CD Wissen präsentiert Große Frauen und Männer der Weltgeschichte, Teil 2. Menschen, die den Verlauf der Geschichte verändert oder entscheidend geprägt haben. Feldherren, Politiker, Philosophen, Künstler, Schriftsteller, Forscher, Musiker und Erfinder werden porträtiert und vor ihrem historischen Hintergrund dargestellt. Hören Sie die Lebensgeschichten bedeutender Persönlichkeiten von der Antike bis in die Neuzeit. CD Wissen ist auch im Abo erhältlich. Nähere Informationen finden Sie im beiliegenden Booklet und unter www.cdwissen.de. Sokrates, 469 bis 399 vor Christus. 399 vor Christus. 501 Athener Bürger sitzen zu Gericht. Angeklagt ist ein 70 Jahre alter Einwohner der Stadt, der große Philosoph Sokrates. Die Vorwürfe lauten: Sokrates bricht mit dem Gesetz. Er leugnet die Existenz der in dieser Stadt anerkannten Götter. Er verführt die Jugend. Für Meletos, den Hauptkläger, steht fest, die ihm gebührende Strafe ist der Tod. Wie konnte es so weit kommen, dass Sokrates sich einem entwürdigenden öffentlichen Prozess stellen muss? Wieso zieht ein Mann, der zeitlebens in Gesprächen mit seinen Mitbürgern nach der Wahrheit suchte, solche Feindseligkeit auf sich? Geboren wird Sokrates um das Jahr 469 vor Christus in Allopeke, einem Vorort von Athen. Sein Vater, Sophronikos, ist ein angesehener Bildhauer. Seine Mutter, Phainarete, arbeitet als Hebamme. Die Familie zählt damit zur gehobenen Mittelschicht. Der junge Sokrates erlernt von seinem Vater das Bildhauerhandwerk, übt den Beruf aber wohl nie aus. Seine Leidenschaft gilt der Philosophie. Damit folgt er, so sagt er selbst, seiner Mutter. Wie ein Kind mit Hilfe der Hebamme das Licht der Welt erblickt, so ist Sokrates stets bemüht, in Gesprächen die Wahrheit ans Licht zu bringen. Nicht durch gelehrte Schriften erzielt er Wirkung, sondern er verbreitet seinen philosophischen Ansatz einzig in Gesprächen mit Freunden und Schülern, mit den Bürgern Athens. Dank seiner Schüler wissen wir über Sokrates dennoch hervorragend Bescheid. Vor allem Platon zeichnet in 4 Büchern, den Dialogen, ein detailliertes Bild seines Lehrers. Wann immer Sokrates auf den öffentlichen Plätzen, in den Stadien und Wandelhallen unterwegs ist, sucht er das Gespräch mit den Menschen. Durch eindringliches Fragen entlarvt er vermeintliches Wissen als Unwissen. Sokrates ist darauf aus, sein Gegenüber in Widersprüche zu verwickeln. Er benutzt dabei oft das Mittel der Ironie. Sein Ton ist schelmisch. Ihm geht es nicht darum, im Gefecht der Argumente und Gegenargumente sein Gegenüber auszustechen. Für Sokrates ist das Aufzeigen logischer Widersprüche nur Mittel zum Zweck. Er will die Menschen dahin führen, dass sie selbst die Wahrheit erkennen. Das heißt in seinen Augen zunächst einmal sicher Geglaubtes in Frage zu stellen und sich die eigene Unwissenheit einzugestehen. Von sich selbst sagt Sokrates: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Dies klingt bescheidener, als es letztendlich ist. Schließlich sieht er sich damit seinen Mitbürgern einen Schritt voraus. Spätestens seit dem Jahr 425 vor Christus ist Sokrates als Lehrer und Philosoph stadtbekannt. Er beeindruckt nachhaltig eine Gruppe junger Adeliger, die sich als Schüler um ihn scharen und ihm treue Freunde werden. Einer von ihnen, der schöne Alkibiades, vergleicht Sokrates mit dem Flöte spielenden Halbgott Marsyas. Dieser bezauberte die Menschen durch seine Instrumente, mit der Kraft seines Mundes. Du unterscheidest dich von ihm allein insoweit, als du ohne Instrumente eben dasselbe mit nackten Worten ausrichtest. Und Alkibiades fährt fort: Von diesem Marsyas also bin ich oft in einen solchen Zustand versetzt worden, dass es mir schien, es lohne nicht zu leben, wenn ich so bliebe, wie ich bin. Denn er zwingt mich, mir einzugestehen, dass mir noch vieles fehlt. Die Freundschaft zwischen Sokrates und Alkibiades ist erfüllt von brennender gegenseitiger Liebe. Doch handelt es sich nicht um die körperliche Liebe eines älteren Mannes zu einem Jüngling, wie sie in Athen seinerzeit weit verbreitet war. Es ist die sprichwörtlich gewordene platonische Liebe, die beide verbindet. Platon beschreibt diese Liebe, ihre Intensität und gleichzeitige Zurückhaltung. Geld verdient Sokrates mit der Philosophie kaum. Von seinen Schülern lässt er sich nicht bezahlen, dem erlernten Beruf des Bildhauers geht er nicht nach. Dabei ist Sokrates verheiratet und hat mit seiner Frau Xantippe 3 Kinder. Diese wirft ihm wieder und wieder vor, die Versorgung seiner Familie zu vernachlässigen. Sie will ihn davon abhalten, sich, wie sie es sieht, nichtsnutzig auf den öffentlichen Plätzen herumzutreiben. In den Augen seiner Freunde und Schüler ist Xantippe eine streitsüchtige Ehefrau. Sie sprechen gar von ihr als das unerträglichste Weib, das je gelebt habe. Sokrates selbst nimmt die wiederkehrenden häuslichen Gewitter mit Gleichmut hin. Einmal, als er nach einem Streit das Haus verlässt, schüttet ihm Xantippe einen Eimer schmutziges Wasser über den Kopf. Zu seiner Ehefrau hinaufblickend meint der Philosoph beiläufig: »Sagte ich nicht, dass Xantippe, wenn sie donnert, auch Regen spendet?« Im Übrigen ist Sokrates der Ansicht, dass der dauernde häusliche Streit auch etwas Gutes hat. Denn wer mit Xantippe fertig geworden sei, dem sei es ein leichtes, auch mit anderen Menschen zurechtzukommen. Vielleicht hat Nietzsche recht, wenn er sagt, ohne Xantippe wäre aus dem gelernten Bildhauer Sokrates wohl nie der Philosoph Sokrates geworden, einer der Wegbereiter des modernen Denkens. Schließlich hat sie mit ihrer Art ihn erst recht dazu angetrieben, das Haus zu verlassen und sich in der Öffentlichkeit philosophischen Gesprächen zu widmen. Sokrates sieht für die Menschen eine unbedingte Verpflichtung, das Gute, das Rechte zu tun. Aus einsichtigem Denken folgt für ihn notwendigerweise richtiges Handeln. Dies versucht er seinen Gesprächspartnern stets zu vermitteln, ob er nun einen hochdekorierten General oder einen Eseltreiber vor sich hat. In seinen Ausführungen spart Sokrates nicht mit Kritik an den bestehenden politischen Verhältnissen. Er sieht die Polis Athen in der Krise, die Sitten und Gesetze der Väter nicht mehr geachtet. Gerade die verdienten Bürger der Stadt jedoch sind sich ihrer Sache sicher, was die eigene Rechtschaffenheit, Tapferkeit oder Frömmigkeit angeht. Sokrates ist mit seiner Fragerei ein Ärgernis. Als schwätzenden Weltverbesserer beschimpfen sie ihn, Naserümpfer rufen sie ihm hinterher. Wer liebt es schon in aller Öffentlichkeit, seine Unwissenheit vor Augen geführt zu bekommen? Und dann noch dazu keine Antwort zu erhalten, was denn nun genau das rechte Handeln sei. Doch Sokrates zielt eben darauf ab, die Menschen zur Selbsterkenntnis hinzuführen. Er kann und will keine neuen, absoluten Erkenntnisse lehren. Eines Tages befragt sein Freund Xenophon das Orakel von Delphi, wer der weiseste und tugendhafteste aller Athener sei. Die Antwort der Priesterin Pythia ist Sokrates. Schnell spricht sich das in der Stadt herum. Sokrates selbst nimmt es unbewegt hin. Es müsse wohl daran liegen, dass er wenigstens wisse, dass er nichts wisse. Viele bekannte und einflussreiche Bürger fühlen sich jedoch herausgefordert. Wie konnte es sein, dass dieser Besserwisser und Nichtsnutz weiser und tugendhafter sein sollte als sie selbst? Anytos, ein bedeutender Kaufmann und Lehrer, zählt zu den Neidern. Er bewegt den Komödiendichter Aristophanes, Sokrates in einem Theaterstück zu verhöhnen. Die Wolken, so der Titel der Komödie, zeigt Sokrates wenig schmeichelhaft als barfüßigen, abgehobenen Müßiggänger. Barfüßig? Damit spielt Aristophanes auf die sehr bescheidenen finanziellen Verhältnisse von Sokrates an. Dass er wenig Geld zur Verfügung hatte, bereitet Sokrates im Gegensatz zu seiner Ehefrau jedoch keine Sorgen. Wie zahlreich sind doch die Dinge, derer ich nicht bedarf, zitiert Platon den Philosophen. Der Vorwurf, einen nichtsnutzigen Lebenswandel zu führen, wird Sokrates nicht gerecht. Als einfacher Soldat nimmt er für die Stadt Athen an 3 Feldzügen teil, in Delion, Amphipolis und Potaideia. Dort rettet er seinem Freund Alkibiades tapfer das Leben, indem er ihn durch ein Gewühl von Feinden sicher vom Schlachtfeld trägt. Auch auf politischem Feld hat sich Sokrates den mächtigen Athens entgegengestellt. Als einer von 500 Richtern nimmt er an einem zweifelhaften Prozess gegen die siegreichen Feldherren der Arginusenschlacht teil. Statt Ruhm und Ehre erwarten die Generäle die haltlosen Beschuldigungen, sie hätten in Seenot geratene Männer nicht gerettet. Sokrates stemmt sich mit seinem untrüglichen Sinn für Gerechtigkeit gegen eine Verurteilung. Doch vergebens. Die Generäle werden mit großer Mehrheit zum Tode verurteilt. Ein paar Jahre später verweigert er sich einem Befehl, um sich nicht eines politischen Mordes schuldig zu machen. Kritias, der an der Spitze der Regierung steht, befiehlt einigen Athener Bürgern, den Demokraten Leon in Salamis festzunehmen und nach Athen zu bringen. Dort erwartet ihn das Todesurteil. Sokrates ist einer der Männer, die den Befehl ausführen sollen. Doch er gibt vor, dies nicht mitbekommen zu haben, und macht sich auf den Weg nach Hause. Dass ihm dieses Verhalten nicht selbst zum Verhängnis wird, verdankt er dem glücklichen Umstand, dass Kritias kurz darauf stirbt. Bald 70 Jahre alt hat sich Sokrates immer mehr Feinde unter den einflussreichen Bürgern Athens gemacht. Wiederholte Verleumdungen schaffen eine Stimmung, die im Jahr 399 vor Christus schließlich zum Prozess führen sollte. Ist es nicht freche Gaukelei, wenn einer durch seine eindringlichen Fragen Gewissheiten zerstört und Unwissenheit aufzeigt und seine Gesprächspartner dann ohne Antwort stehen lässt? Erschüttert so einer mit seiner Kritik an allem sicher Geglaubten nicht die Grundfesten des Staates? Droht so einer damit nicht sogar, die Religion zum Einsturz zu bringen? Wenn der dann noch Schüler um sich schart, stellt so einer nicht eine Gefahr für die Jugend dar? Gottlosigkeit und Verführung der Jugend sind denn auch die Anklagepunkte, denen sich Sokrates stellen muss. Doch ist nicht von vornherein klar, ob der Prozess Erfolg haben wird, ob es seinen Gegnern gelingen wird, sich auf diese Weise eines unbequemen Mitbürgers zu entledigen. Seine Freunde wollen ihm helfen, er könne sich doch vom Prozess freikaufen. Sokrates weist solche Gedanken von sich. Er will sich auch vor Gericht treu bleiben. In seiner Verteidigungsrede unternimmt er keine Versuche, die Richter milde zu stimmen. Im Gegenteil. Im ersten Teil des Prozesses, in dem es um die Frage schuldig oder nicht schuldig geht, wiederholt er seine Kritik an der Selbstzufriedenheit und mangelnden Selbsterkenntnis seiner Mitbürger. Er vergleicht die Stadt Athen mit einem großen, edlen Ross, das wegen seiner Größe eher träge sei und zu seiner Aufmunterung eines Sporns bedürfe. Mit dem Sporn meint er natürlich sich selbst. Er handle dabei im Auftrag des Gottes Apollo. Und er fügt an, so, scheint mir, hat mich der Gott der Stadt beigegeben als einen, der nicht aufhört, jeden Einzelnen unter euch aufzuwecken, zu überreden, zu schelten. Mit 281 gegen 220 Stimmen wird das Urteil gefällt. Schuldig. Im zweiten Teil der Gerichtsverhandlung geht es um das Strafmaß. Die Anklage fordert die Todesstrafe. Das Athener Prozessrecht räumt Sokrates als Angeklagtem das Recht ein, einen Gegenantrag zu stellen. Angesichts der knappen Mehrheit bei der Verurteilung bestehen gute Aussichten, ein Todesurteil abzuwenden. Doch Sokrates will weder Kompromiss noch Nachsicht. Keine milde Bestrafung fordert er für sich. Nein, die höchste Auszeichnung, die die Stadt Athen an verdiente Mitbürger zu vergeben hat, die kostenlose lebenslange Speisung im Prytaneion, dem Rathaus. Die Empörung der Richter über diese Provokation ist so groß, dass Sokrates von einer weit größeren Mehrheit der Richter zum Tode verurteilt wird, als ihn zuvor für schuldig befunden hat. Seine Freunde drängen ihn, die nächstbeste Gelegenheit zur Flucht zu nutzen. Sokrates lehnt ab. Das gesprochene Recht dürfe nicht untergraben werden, sonst hätte kein Urteil mehr Bestand. Er ziehe es vor, zu sterben, wie er gelebt habe, getreu seiner Überzeugung und den Gesetzen der Stadt. Den Tag, an dem er den Schierlingsbecher leeren soll, verbringt er mit seinen engsten Freunden. Bis tief in die Nacht diskutieren die Männer über die Unsterblichkeit der Seele. Schließlich nimmt Sokrates den Becher und trinkt das Gift. Er tut dies ruhig und besonnen, in dem Geiste, den er am Schluss seiner Verteidigungsrede beschworen hat. Jetzt ist es Zeit, fortzugehen. Für mich, um zu sterben, für euch, um zu leben. Wer von uns dem Besseren Los entgegengeht, ist uns allen unbekannt. Das weiß nur Gott. Platon, 427 bis 347 vor Christus. Andächtig steht Platon, ein junger Grieche von 20 Jahren, vor den lodernden Flammen. Alles, was er jemals geschrieben hatte, steigt in schwarzem Qualm zum Himmel empor. Obwohl er in diesem Moment seine Arbeit der letzten Jahre vernichtet, fühlt er sich wie befreit. Befreit, um sich den Lehren und der Philosophie des Sokrates zu widmen. Als Platon 427 vor Christus in Athen geboren wird, stehen der Stadt turbulente politische Entwicklungen bevor. Im Zuge des Peloponnesischen Krieges hatte Athen 431 vor Christus seine Vormachtstellung an Sparta verloren. Den Grund für diese Niederlage sehen die Aristokraten, zu denen auch Platons Familie zählt, in der Regierung Perikles. Dieser hatte in Athen die Demokratie eingeführt und den Einfluss der Aristokratie deutlich beschnitten. Ein unglaublicher Affront gegen die Athener Oberschicht, die seit Jahrhunderten die Regierung stellte. Selbstverständlich also, dass die Aristokraten schnell mit Sparta sympathisieren, als klar wird, dass das dortige Militärregime nach dem Sieg über Athen die Demokratie abschaffen und die alte Regierungsform wiederherstellen würde. Als die neue Regierung eingesetzt wird, sind auch zwei Brüder von Platons Mutter darunter. Die sogenannten 30 Tyrannen können sich aber nicht lange halten. Aufgrund der Willkürherrschaft, die sie an den Tag legen, lehnen sich die Athener Bürger schnell gegen das neue Regime auf. Politik ist im Hause von Platons Eltern ständiges Thema. Gerne würden sie es sehen, wenn auch der Sohn einmal ein politisches Amt bekleiden würde. Platon erhält aus diesem Grunde eine hervorragende Ausbildung, die ihm den Weg nach oben ebnen soll. Doch seine Interessen liegen in einem anderen Bereich. In Anlehnung an seine großen Vorbilder Homer, Epicharm und Sophron verfasst Platon schon in jungen Jahren eigene Texte und nimmt damit sogar an Dichterwettbewerben teil. Sein Interesse, sich aktiv am politischen Geschehen zu beteiligen, erlischt schließlich durch die Herrschaft der 30 Tyrannen endgültig. Dass diese nur kurze Zeit nach ihrem Regierungsantritt von den Demokraten gestürzt werden, ist für Platon ein eindeutiges Zeichen dafür, dass die Oberschicht in ihrer Aufgabe, gerecht zu herrschen, versagt habe. Trotzdem hält er an seiner Meinung fest, dass auch die Demokratie nicht die richtige Regierungsform sein kann. Er ist der Ansicht, dass es in der Gesellschaft eine strikte Trennung zwischen oben und unten geben muss. Dass die Macht von den Besten ausgehen müsse und nicht von der Masse der Bevölkerung. Als Antidemokrat bleibt er der Regierung in Athen gegenüber zeitlebens kritisch eingestellt. Doch diese Ansicht ist nicht der einzige Grund, der Politik für immer den Rücken zu kehren. Sicher hat auch die Bekanntschaft zu Sokrates dazu beigetragen. Bereits mit 14 Jahren begegnet Platon dem Philosophen zum ersten Mal. Seit seinem 20. Lebensjahr gehört er zu dessen Schülern. Mit großem Eifer folgt Platon Sokrates Reden. Er ist begeistert davon, wie Sokrates die Menschen auf den Straßen und Marktplätzen Athens durch Gespräche auf den Weg der Wahrheit führen will. Sokrates, der glaubt, dass tugendhaftes Handeln auf Erkenntnis und Wissen beruht, schar zu dieser Zeit eine große Anzahl von Schülern um sich, die fast alle aus der aristokratischen Oberschicht stammen. Das ist der Regierung Athens ein Dorn im Auge. Kurzerhand wird der ungeliebte Philosoph deshalb 399 von den Demokraten zum Tode verurteilt. Die Hinrichtung von Sokrates durch den Giftbecher ist das entscheidende Ereignis und der Wendepunkt in Platons Leben. Er versteht sich nun als philosophischen Nachlassverwalter seines großen Lehrers. Wie viele andere Schüler von Sokrates verlässt Platon Athen, weil er politische Verfolgung fürchtet und sich mit der ungerechten Regierung nicht identifizieren kann. Seine Reisen nutzt er zum geistigen Austausch mit anderen Philosophen und Herrschern. Zunächst geht er 3 Jahre nach Megara, wohin sich auch Euklid, ein anderer Sokrates-Schüler, zurückgezogen hat. Weitere Reisen führen Platon nach Kyrene, Tarent und Ägypten. Unterwegs beginnt er die Gespräche des Sokrates, der selbst nichts Schriftliches hinterlassen hat, in Dialogform aufzuschreiben. Die erste Schrift, die Platon verfasst, ist die sogenannte Apologie, die Verteidigungsrede, die Sokrates während seines Prozesses vor dem Athener Gericht gehalten hatte. Dieser Dialog gilt als nachträgliche Abrechnung Platons mit der Athener Regierung. Das Thema Gerechtigkeit beschäftigt den jungen Philosophen zu dieser Zeit sehr. Immer wieder wird es zum Gegenstand seiner Texte. Während die philosophische Strömung der Sophisten, die zu dieser Zeit in Griechenland sehr weit verbreitet sind, die Theorie vertritt, dass es keine Gerechtigkeit an sich gebe, sondern dass die Gerechtigkeit immer abhängig von Nutzen und Interessen sei, vertritt Platon die These von Sokrates. Unrecht leiden ist immer besser als Unrecht tun. Das heißt konkret, Gerechtigkeit ist etwas, was über den persönlichen Interessen Einzelner steht und damit auch über den Interessen eines Herrschers, der niemals für sich in Anspruch nehmen darf, dass sein Vorteil mit Gerechtigkeit gleichzusetzen sei. Platons Ruf als Philosoph eilt ihm bis nach Süditalien voraus. Dort hatte sich viele Jahrzehnte zuvor Pythagoras niedergelassen und seine berühmte pythagoreische Schule gegründet. Seine Schüler beschäftigen sich hauptsächlich mit Mathematik, Musik und dem von östlichen Religionen übernommenen Glauben an die Seelenwanderung. Diese Mischung aus strenger Rationalität und Mystik übt große Anziehung auf Platon aus. In intensiven Gesprächen und vielen Diskussionen tauscht sich der griechische Philosoph während seiner Reise mit den Pythagoreern aus. Er erhält Eindrücke und Sichtweisen, die ihn für immer prägen. Auf derselben Reise gelangt er 389 vor Christus nach Syrakus, an den Hof von Dionysos dem I. Dieser hat in seinem Regierungsbezirk die Demokratie abgeschafft und durch einen Militärstaat ersetzt, der enge Verbindungen zu Sparta unterhält. Das trifft sich hervorragend mit Platons eigener antidemokratischer Haltung. In Dionysos glaubt Platon, einen Herrscher nach seinen Vorstellungen gefunden zu haben. Dionysos umgibt sich gerne mit Philosophen und führt viele Gespräche mit Platon. Um seine philosophische Bildung zu demonstrieren, nennt der Herrscher von Syrakus seine 3 Töchter Tugend, Gerechtigkeit und Besonnenheit, Begriffe, die in der Philosophie jener Tage von immenser Bedeutung sind. Etwa 2 Jahre lang ist Platon am syrakusischen Hof zu Gast. Doch das, was er dort erlebt, steht im krassen Gegensatz zu den Gesprächen, die er mit Dionysos führt. Der Herrscher ist keineswegs weise und gerecht. Im Gegenteil, nächtliche Saufgelage und Ausschweifungen prägen das Leben im Palast. Platon ist entsetzt und versucht, Dionysos auf den Pfad der Tugend zurückzuführen. Er will erreichen, dass sich Theorie und Praxis, also die Reden und das Handeln des Herrschers, im Einklang befinden. Damit kommt es zum Eklat zwischen den beiden. Dionysos macht keinen Hehl daraus, dass die Gespräche mit dem Philosophen reiner Zeitvertreib für ihn waren und dass er in keiner Weise die Absicht hat, sich von einem Denker Ratschläge zur Staatsführung erteilen zu lassen. Enttäuscht verlässt Platon Syrakus. Doch das Schiff, auf dem er die Heimreise antritt, wird von Dionysos' Mannen nach Ägina gelenkt, einer Stadt, die zu dieser Zeit mit Athen im Krieg liegt. Alle athenischen Bürger, die Ägina betreten, werden als Kriegsgefangene behandelt und versklavt. Platon weiß nicht, wie ihm geschieht. Plötzlich findet er sich als Gefangener auf einem Sklavenmarkt wieder. Zufällig entdeckt ihn dort ein Freund und kauft ihn frei. So kann Platon doch nach Athen zurückkehren. Trotz dieser Ungeheuerlichkeit, die Dionysos ihm angetan hat, will Platon nicht einsehen, dass er den syrakusischen Herrscher nicht bekehren kann. Zweimal reist er in den kommenden Jahren nach Syrakus zurück, um das Gespräch mit Dionysos zu suchen. Jedes Mal endet der Aufenthalt im Streit. Die ernüchternden Erfahrungen, die Platon immer wieder machen musste, halten ihn jedoch nicht davon ab, seine Ansichten an seine Schüler weiterzugeben. Als er 387 vor Christus nach Athen zurückkommt, gründet er in einem Garten vor den Toren der Stadt eine Akademie, an der er 40 Jahre lang bis zu seinem Tode 347 vor Christus unterrichtet. Hier entstehen auch seine philosophischen Abhandlungen über den idealen Staat. Platon kommt zu der Erkenntnis, dass eine Gesellschaft nur funktionieren kann, wenn es klare Grenzen zwischen Herrschern und Beherrschten gibt. Die Gemeinschaft muss von einer Elite regiert werden, die dieser Bezeichnung gerecht wird und die ihre Macht nicht missbraucht, wie es die 30 Tyrannen oder Dionysos getan haben. In der Politeia, seiner bekanntesten Schrift über den Staat, erläutert er seine Vorstellungen. Für Platon ist der Mensch in erster Linie ein Vernunftwesen, weshalb die Vernunft bei allen Entscheidungen Vorrang vor dem eigenen Willen und der Leidenschaft haben muss. Die gerechte Ordnung ist dann hergestellt, wenn die Vernunft mit Hilfe des Willens die Leidenschaft beherrscht. Auf den idealen Staat übertragen bedeutet dies für Platon, dass Gerechtigkeit dann erreicht wird, wenn die Vernunft im Staatsgefüge der Herrscher mit Hilfe der Diener, die den Willen darstellen, die Leidenschaft, also das Volk, beherrscht. Der Herrscher zeichnet sich nach dieser Vorstellung durch Weisheit aus. Er trifft alle wichtigen Entscheidungen und teilt sie seinen Dienern mit. Diese sind besonders tapfer und setzen die Entscheidungen des Herrschers nach innen und außen durch. Das Volk muss besonnen sein, denn es muss seine eigenen Bedürfnisse unterdrücken und sich unterordnen. Solange sich jeder an seine Aufgaben hält, kann es so zu keinen Unruhen oder Revolten kommen. Funktionieren kann dieses System allerdings nur, wenn die Herrscher gebildet und weise sind. Ihnen muss deshalb eine besondere Erziehung zuteil werden, denn nur wenn verhindert werden kann, dass der Herrscher seine Vormachtstellung ausnutzt, kann die Gerechtigkeit gewährleistet werden. Der Lebensstil der Herrscher muss deshalb asketisch und diszipliniert sein. Zum Sexualverkehr darf es nur kommen, um für den Staat den besten Nachwuchs zu zeugen. Dieser Nachwuchs wird von Kindesbeinen an auf seine spätere Aufgabe vorbereitet. Erst nach einer umfassenden Ausbildung, die unter anderem ein 5 Jahre dauerndes Philosophiestudium beinhaltet, kann unter dem Nachwuchs der neue Herrscher gefunden werden. Dieser muss allerdings mindestens 50 Jahre alt sein, damit er über genügend Erfahrung verfügt, um einen Staat gerecht regieren zu können. Als Platon im Alter von 80 Jahren stirbt, hinterlässt er eine Vielzahl philosophischer Schriften. Darunter befinden sich ca. 25 Dialoge, die unter anderem einen großen Einblick in das Denken des Sokrates verschaffen. Bis heute gilt das Lebenswerk Platons als prägend für die nachfolgenden philosophischen Lehren. Bis in unser Jahrhundert hinein finden Platons Ideen immer wieder Anhänger. Vor allem diktatorische Herrscher nehmen gerne Teile von Platons Politeia als Legitimation für ihr Handeln. Den Aspekt der Gerechtigkeit allerdings vernachlässigen sie in diesem Zusammenhang jedoch meistens. Alexander der Große, 356 bis 323 vor Christus. Es ist das Jahr 340 vor Christus. Heiß brennt die Sonne vom Himmel. Ein Junge steht an einer Koppel, auf der ein rassiger Hengst weidet. Das Pferd ist wunderschön und wild. Es scharrt mit den Hufen und wirbelt Staub auf. Philipp II., König von Makedonien, hat es vor wenigen Tagen gekauft. Doch keiner seiner Offiziere traut sich, das ungestüme Tier zu reiten. Der Junge ist jedoch wie besessen von dem edlen Hengst. Er geht auf das schnaubende Tier zu, ergreift die Mähne und schwingt sich auf dessen Rücken. Der Hengst bleibt überraschend ruhig und gehorcht seinem jungen Reiter aufs Wort. Als König Philipp das sieht, ruft er dem 15-Jährigen zu: »Geh, mein Sohn, suche dir ein eigenes Königreich, das deiner würdig ist. Makedonien ist nicht groß genug für dich.« Wenige Jahre später wird der Junge diesen Rat befolgen und zum größten Eroberer aller Zeiten werden: Alexander der Große. Alexander wird im Jahre 356 vor Christus als Sohn von Philipp II., König von Makedonien, und dessen Frau Olympias geboren. Von seiner Kindheit ist nur wenig bekannt. Als sicher gilt lediglich, dass Alexander eine hervorragende Ausbildung genießt. Und zwar sowohl in Literatur und Geographie als auch in Militärgeschichte und Kriegsstrategie. Da Makedonien zu jener Zeit ein einfacher Bauernstaat ist, in dem es keinen adäquaten Lehrer für den jungen Prinzen gibt, holt König Philipp den griechischen Philosophen Aristoteles an seinen Hof, der Alexander ab seinem 13. Lebensjahr unterrichtet. Das makedonische Volk hingegen bleibt ungebildet. Zwar werden immer wieder Versuche unternommen, griechische Bräuche zu kopieren, aber die fehlende Kultur und der derbe Dialekt machen dieses Unterfangen unmöglich. Von den Griechen werden die Makedonier deshalb als barbarisches Volk verachtet. Im Lauf der Jahre gelingt es König Philipp, aus seinem Land eine wichtige Militärmacht zu machen. Er erobert Thessalien und Thrakien und zwingt alle griechischen Stadtstaaten, ausgenommen Sparta, in ein Bündnis unter seiner Herrschaft. Schon an diesen Kriegszügen beteiligt sich der junge Alexander und lernt die strategische Kriegsführung seines Vaters kennen. Das Verhältnis zwischen Vater und Sohn ist angespannt. Besonders mit den Liebschaften seines Vaters hat Alexander große Schwierigkeiten. 337 vor Christus lässt sich Philipp von seiner Frau Olympias scheiden und heiratet die junge Eurydike. Für Alexander wird diese Eheschließung zu einer ernsten Bedrohung. Ein gemeinsamer Sohn von König Philipp und Eurydike könnte ihm seinen Platz als Thronfolger streitig machen und seine Zukunft als König von Makedonien zerstören. Als Philipp 336 vor Christus bei einem öffentlichen Auftritt von einem Mitglied seiner Leibgarde erstochen wird, überschlagen sich die Spekulationen. Wer hat den Mord in Auftrag gegeben? Steckt Alexanders Mutter Olympias dahinter? Aus Rache für die Scheidung oder aus Angst um die Zukunft ihres Sohnes? Hat Alexander selbst den Mörder beauftragt? Der Fall wird nie gelöst. Alexander jedenfalls besteigt nun den Thron seines Vaters. Dass es keinen nennenswerten Widerstand gegen den neuen Herrscher gibt, ist seinem General Antipatros zu verdanken, der das Heer dazu bewegt, Alexander als König anzuerkennen. Schon in den ersten Tagen unter der Herrschaft des neuen Regenten lässt General Antipatros Mitglieder des Hofstaates exekutieren, die sich weiter an den Spekulationen beteiligen, Alexander habe etwas mit der Ermordung seines Vaters zu tun. Noch im selben Jahr lässt sich der junge König in Korinth der Gefolgschaft der griechischen Städte versichern. Jedoch versuchen die Völker Thrakiens und Illyriens, die Situation auszunutzen und sich von der makedonischen Herrschaft zu befreien. Alexander reagiert und zieht 335 vor Christus mit 15.000 Mann nach Norden, ins heutige Bulgarien und Rumänien, überquert die Donau und wirft die thrakische Revolte nieder. Mit den Illyrern und den Griechen verfährt er ebenso. Allein in Theben werden 6.000 Einwohner getötet, die übrigen 30.000 in die Sklaverei verkauft. Die Stadt wird dem Erdboden gleichgemacht und erst 20 Jahre später wieder aufgebaut. Damit hat Alexander ein Exempel statuiert, das die übrigen aufständischen Städte kapitulieren lässt. Zu Beginn von Alexanders Herrschaft ist das Perserreich die größte Territorialmacht der Erde. In den zurückliegenden Jahrhunderten haben die Perserkönige Palästina, Mesopotamien, Ägypten und Anatolien erobert und mehrere Versuche unternommen, Griechenland zu unterwerfen. Alexander will sich für die jahrelangen Demütigungen seines Volkes durch die persische Übermacht rächen und überquert im Frühjahr 334 vor Christus mit 37.000 Mann den Hellespont. Doch schon die erste Schlacht mit den Persern kostet Alexander beinahe das Leben. Nur der Hilfe seines Generals Kleitos hat er es zu verdanken, dass er gerettet wird. Aber ein Alexander gibt nicht auf. Er greift die Stadt Halikarnassos an, in der sich die Perser verschanzt haben. Die Kämpfe sind sehr verlustreich. Doch schließlich gelingt es ihm, die Stadtmauern zu durchbrechen, wobei ein Großteil der persischen Soldaten entkommt. Obwohl das ursprüngliche Ziel dieses Persienfeldzuges, nämlich die Eroberung der Westküste, geschafft ist, beschließt Alexander, seine Expedition fortzusetzen und trifft entlang der Küsten Lykiens und Pamphyliens auf keinerlei nennenswerten Widerstand. Eine Stadt nach der anderen ergibt sich kampflos dem makedonisch-griechischen Heer. Im Winter 334-333 vor Christus erobert Alexander das anatolische Binnenland. Er stößt von Süden vor, sein General Parmenion von Westen. Die beiden Armeen treffen sich in Gordion, der Hauptstadt der persischen Provinz Phrygien. Hier kommt es zu einer Szene, deren Verlauf sprichwörtlich werden sollte. Die Einwohner Gordions stellen den Eroberern eine scheinbar unlösbare Aufgabe. An einem Wagen ist ein Joch mit einem komplizierten Knoten befestigt. Es heißt, derjenige, der den Knoten lösen kann, wird der Herrscher über ganz Asien. Doch alle bisherigen Versuche, den gordischen Knoten zu lösen, scheiterten. Alexander nimmt sich des Rätsels auf seine ganz eigene Weise an. Er zieht sein Schwert aus der Scheide und durchschlägt den Knoten mit einem kräftigen Hieb. Sein ironischer Kommentar: so einfach war das. In Tarsos erfährt Alexander, dass Darius III., der König der Perser, die Bedrohung endlich so ernst nimmt, dass er selbst ein Heer aus dem persischen Kernland nach Westen in die Schlacht führt. Bei Issos treffen die Armeen 333 vor Christus aufeinander und bekämpfen sich, bis der Perserkönig wegen der großen Verluste vom Schlachtfeld flieht. Alexanders General Parmenion verfolgt den Flüchtenden bis nach Damaskus, erobert die Stadt und erbeutet ihren riesigen Reichtum. Auf 7.000 Lasttieren bringt Parmenion Gold und Silber nach Issos, um es an Alexanders Männer zu verteilen. Nach der Schlacht gründet Alexander die erste Stadt in Asien, die er nach sich benennt, Alexandria. Hier siedelt er 4000 Verwundete an. Zu den Gefangenen, die gemacht werden, gehört auch Barsine, die Witwe eines gefallenen persischen Söldnerführers. Es kommt zu einer Liebesaffäre zwischen Alexander und Barsine, aus der später ein Sohn namens Herakles hervorgeht. Dareios sendet Alexander einen Boten, der ihm im Austausch für die Geiseln alle Länder westlich des Euphrat und ein Ende des Feldzuges verspricht. Nachdem sie von diesem Angebot erfahren haben, sagt der treue Parmenion zu seinem jungen König: »Wäre ich Alexander, ich würde akzeptieren.« Alexander antwortet: »Das würde ich auch, wäre ich Parmenion.« Alexander will ganz Persien erobern und zieht weiter. Er beschließt, die persischen Häfen in Phönizien und Ägypten anzugreifen. In Phönizien besetzt Alexander ohne Gegenwehr die größten Hafenstädte. Allein in Tyros stößt er auf Widerstand. Die Belagerung dauert 6 Monate. Bei den Kämpfen in den Straßen der Stadt kommen mehrere hundert makedonische Soldaten ums Leben. In seinem Zorn lässt Alexander alle männlichen Einwohner töten. 2000 lässt er an Kreuze entlang der Küste nageln. Frauen und Kinder werden in die Sklaverei verkauft. Mit dem Fall von Tyros sind nun die Heimathäfen aller persischen Schiffe in makedonischer Hand. Vom Wasser her droht Alexander also keine Gefahr mehr. Auch in Ägypten ist Alexander erfolgreich, da die persischen Besatzer schnell kapitulieren. Er reitet nach Heliopolis, lässt sich zum Pharao von Ägypten ausrufen und wird damit zum Sohn des Gottes Re. Am Nildelta gründet er im Januar 331 vor Christus ein weiteres Alexandria, die wichtigste und größte all seiner Stadtgründungen. In der Zwischenzeit zieht sein Erzfeind, der Perserkönig Dareios, eine neue Streitmacht in Assyrien zusammen. Alexander nimmt den Kampf an. Und auch diesmal ist Alexander siegreich. Die persischen Truppen werden trotz ihrer furchteinflößenden Kriegselefanten vernichtend geschlagen. Doch wieder gelingt Dareios die Flucht. Er hofft, in Baktrien Unterschlupf zu finden, wo einer seiner Verwandten Statthalter ist. Der aber nimmt ihn gefangen und bietet Alexander an, Dareios an die Griechen auszuliefern, wenn im Gegenzug Baktrien frei bliebe. Alexander lehnt ab und setzt die Verfolgung fort. Daraufhin tötet der Statthalter seine Geisel und ergreift die Flucht. Alexander bringt den Leichnam seines erbitterten Gegners Dareios nach Persepolis und sorgt für eine feierliche, standesgemäße Beisetzung. Danach lässt er Dareios Mörder verfolgen. Dessen Begleiter haben bald genug von der Hetzjagd, sie beginnen zu meutern, nehmen ihn gefangen und händigen ihn Alexander aus. Der zeigt sich gnadenlos. Er lässt dem Dareios-Mörder Nase und Ohren abschneiden und ihn anschließend kreuzigen. Aus dieser Zeit wird berichtet, dass es zwischen Alexander und seinem General Kleitos auf einer Siegesfeier zu einem Streit gekommen sei. Beide seien betrunken gewesen und Kleitos hätte begonnen, Alexanders Vater Philipp zu loben. Das hätte den jähzornigen Alexander so aufgebracht, dass er Kleitos mit einer Lanze getötet habe. Anschließend soll er diese Tat bitterlich bereut haben. Doch Alexanders Neigung zu Alkoholexzessen blieb sein Leben lang eine Schwäche. Immer wieder verliert er die Selbstkontrolle. Nach der Eroberung des gesamten Perserreichs fasst Alexander den Entschluss, sein Imperium weiter nach Osten auszudehnen, Indien. Für die Griechen ein sagenumwobenes Land, über das sie fast nichts wissen. Anders als heute beginnt das damalige Indien dort, wo Persien endet, im Osten Afghanistans. Es umfasst das heutige Indien und auch Pakistan. Das Land ist kein geeinter Staat, sondern besteht aus einer Vielzahl von Kleinstaaten. Militärisch ist der Indienfeldzug unnötig. Neugier und Kriegslust treiben Alexander in diese Schlacht. Während der folgenden Feldzüge handelt Alexander immer grausamer. Nur selten zeigt er sich gegenüber eroberten Regionen großzügig. Städte und Dörfer werden zerstört, die Menschen getötet. Die Schlacht am Hydaspes bringt schließlich den Sieg über die Inder. Während des Kampfes wird Alexander schwer verletzt. Ein Pfeil dringt in seine Lunge ein. Er überlebt, hat aber für den Rest seines Lebens unter den Folgen dieser Verwundung zu leiden. 325 vor Christus, zur Zeit des einsetzenden Monsuns, erreicht das Heer die Indusmündung und den Indischen Ozean. Während etwa ein Viertel der Armee auf dem Seeweg die Rückreise antritt, muss der Großteil über den Landweg nach Persien zurückkehren. Tausende sterben in der Wüste Gedrosia. Im Dezember 325 erreichen die Soldaten endlich einen der östlichsten Vorposten Persiens und sind in Sicherheit. Die Siegesfeiern werden genutzt, um 10.000 persische Frauen mit griechischen Soldaten zu verheiraten. Die Ehen sollen dazu dienen, das Zusammenwachsen von Persern und Griechen zu beschleunigen. Alexander selbst heiratet zwei Frauen, eine Tochter des toten Dareios und die jüngste Tochter des amtierenden Perserkönigs Artaxerxes III. Im Herbst des Jahres 324 zieht Alexander in die persische Residenzstadt Ekbatana. Hier erkrankt sein Freund Hephaestion nach einem der vielen Trinkgelage und stirbt. Alexander, der lange Jahre Hephaestions Geliebter gewesen war, ist außer sich vor Trauer. Er lässt den Arzt seines Freundes hinrichten, fastet mehrere Tage und richtet ein monumentales Begräbnis aus. Im Mai 323 vor Christus, kurz vor dem geplanten Aufbruch des Heeres nach Arabien, verkündet Alexander, dass sein toter Freund Hephaestion fortan als Halbgott zu verehren sei und veranstaltet Feiern, die wieder in Alkoholexzessen enden. Kurz darauf erkrankt er. Über die genaue Krankheit ist man sich bis heute nicht sicher. War es das West-Nil-Fieber? Am wahrscheinlichsten ist wohl, dass sein körperlich labiler Zustand, bedingt durch viele Verletzungen und übermäßigen Alkoholkonsum, zu einem Schwächeanfall geführt hat. Seine Ärzte schwören jedenfalls auf die reinigende Wirkung von herbeigeführtem Erbrechen und Durchfall. Dafür geben sie ihm weißen Germer, eine angebliche Heilpflanze. Immer wieder werden ihm geringe Dosen dieser Pflanze verabreicht. Doch sein Zustand verschlechtert sich zusehends. Am 12. Juni 323 vor Christus stirbt er. Seine Leiche wird in Honig gelegt, um sie für die Ewigkeit zu erhalten. Auf die Frage, wem er sein Reich hinterlassen werde, waren Alexanders letzte Worte: dem Stärksten von euch. Neben einem Imperium persisch-griechischer Kultur hinterlässt Alexander der Große eine ganze Reihe neu gegründeter Städte, die seinen Namen tragen. Alexandria, Alexandropolis und viele andere. Sein Verdienst ist es, das Tor zur Welt für die Griechen aufgestoßen und den Weg für das römische Reich und das Christentum geebnet zu haben. Sein riesiges Reich zerfällt nach seinem Tod. Durch Kriege und Morde unter seinen Nachfolgern lichten sich die Reihen seiner Freunde. Fast alle seine besten Offiziere fallen den mörderischen Kämpfen zum Opfer, ebenso der Großteil seiner Familie. Alexander der Große. Trotz aller Schwächen war er schon zu Lebzeiten ein Mythos und gilt noch heute als ein militärisches Genie. Städte, die seinen Namen tragen, weisen noch heute auf seine Macht und sein gigantisches Imperium hin. Hannibal, 247 bis 183 vor Christus. Ich werde vom denkwürdigsten aller Kriege berichten, als die Karthager, geführt von Hannibal, gegen die Römer in die Schlacht zogen. Wahrlich, niemals zuvor hatten mächtigere Nationen oder Städte ihre Waffen gemessen. niemals zuvor verfügten Rom oder Karthago über mehr Macht und Stärke. Das Glück war so wechselhaft und der Kampf so ungewiss, dass die Seite als Sieger hervorging, die am meisten gefährdet war. Mit diesen Worten beginnt der römische Geschichtsschreiber Titus Livius seine Schilderungen über den Zweiten Punischen Krieg. Entfesselt wurde diese Auseinandersetzung durch den karthagischen Feldherrn Hannibal, der mit seinen genialen Strategien dem römischen Reich beinahe den Untergang brachte. Hannibal wird als Sohn des karthagischen Feldherrn Hamilkar Barkas im Jahre 247 vor Christus in Karthago geboren. Bereits mit 9 Jahren nimmt ihn sein Vater in das von ihm beherrschte Spanien mit. Hamilkar Barkas hat den Verlust Sardiniens und Siziliens aus dem Ersten Punischen Krieg immer noch nicht verschmerzt und will auch bei seinem Sohn den Hass auf die Erzfeinde aus Rom schüren. Vor der Reise lässt er seinen Jungen deshalb ewige Feindschaft gegen die Römer schwören. Hamilkar, der sein Heer auf die Überfahrt seines Sohnes in dieses Land vorbereitete, schreibt Titus Livius darüber, führte Hannibal vor den Altar, ließ ihn mit seinen kleinen Händen die Opfergaben berühren und trug ihm auf, sich gegen Rom zu verschwören. Weil es zwischen auf Sizilien lebenden Griechen zum Streit gekommen war, hatte eine Partei Rom, die andere Karthago zu Hilfe gerufen. Diese beiden bisher friedlich nebeneinander existierenden Großmächte überwarfen sich, und so begann der Erste Punische Krieg. Nach 23-jähriger Auseinandersetzung errangen die Römer den entscheidenden Sieg und diktierten die Friedensbedingungen. Die Punier, so nannten die Römer die Karthager, mussten 80 Tonnen Silber als Wiedergutmachung zahlen und Sizilien, Korsika und Sardinien abtreten. Als Ersatz für den Verlust dieser Inseln eroberten die Karthager weite Gebiete Spaniens. Durch einen Vertrag versuchte Rom schließlich, die weitere Ausdehnung der Karthager in Spanien zu unterbinden. Das funktionierte zunächst auch, bis Hannibal kam. Als junger Soldat verdient sich Hannibal im Handumdrehen den Respekt der Truppe. Er wird wegen seiner Unerschrockenheit bewundert. Stets stellt er sich an die Spitze der gewagtesten Schlachtordnungen, ist sehr mutig, aber zugleich auch umsichtig. Seine körperliche Kraft scheint unerschöpflich, seine Widerstandsfähigkeit gegen Hitze und Kälte sogar fast übermenschlich. Er kennt keine Müdigkeit und wirkt nie bedrückt. Mit dem Essen hält sich Hannibal sehr zurück und ist auch sonst sehr bescheiden. Zum Ausruhen legt er sich einfach auf den harten Boden und bedeckt sein Gesicht mit einem Helm. Äußerlich unterscheidet er sich kaum von einem gewöhnlichen Soldaten. Jedoch militärisch, da verfügt Hannibal über die besten Waffen und Pferde und ist in allen kriegerischen Disziplinen der Beste. Aber auch schlechte Eigenschaften werden ihm nachgesagt. Schrecklich grausam und tückisch sei er, unaufrichtig, ohne Schamgefühl, Respekt und gottlos. Als 25-Jähriger wird Hannibal Oberbefehlshaber der karthagischen Truppen in Spanien. Sofort nach seiner Ernennung beschließt er den Krieg gegen Rom. Die Gelegenheit dazu ist günstig. Die Kelten lehnen sich gegen die Römer auf und ein Krieg zwischen Rom und Makedonien steht unmittelbar bevor. Sagunt, eine Stadt auf der iberischen Halbinsel unter römischem Schutz, ist sein erstes Ziel. Hannibal fällt mit seinem Heer in das Gebiet ein, zerstört die umliegenden Felder und attackiert die Stadt von mehreren Punkten aus. Doch die Sagunter verteidigen ihre Stadt verbissen. Die Karthager werden immer wieder von heftigem Pfeilhagel zurückgetrieben. Nach 8 Monaten Belagerung fällt 219 vor Christus die reiche Handelsstadt endlich in die Hände der Karthager. Ein Gesandter Hannibals überbringt dem Senat von Sagunt die Forderung, dass alles Gold und Silber, ob privat oder öffentlich, abzugeben sei und alle Einwohner die Stadt verlassen zu haben. Als die Menschen das hören, tragen sie sämtliche Kostbarkeiten zusammen, werfen sie auf einen Haufen und stecken sie in Brand. Anschließend stürzen sich die Bewohner der Stadt selbst in die Flammen um der Erniedrigung durch die Karthager zu entgehen. Nach der Zerstörung von Sagunt erscheint eine römische Gesandtschaft in Karthago, um die Auslieferung Hannibals zu fordern. Die Karthager reagieren mit Spott und Hohn auf dieses Ansinnen, woraufhin Rom den Krieg erklärt. Hannibal bereitet sich im Winter 219-218 vor Christus auf den Feldzug gegen Rom vor. Er kommandiert 120.000 Infanteristen, 16.000 Reiter und 58 Elefanten. Seine Armee setzt sich aus Karthagern, Spaniern und Libyern zusammen. Im Frühling bricht Hannibal mit einem Teil seiner Streitkräfte auf, um das Römische Reich anzugreifen. Der Rest wird zur Sicherung Spaniens und Afrikas zurückgelassen. Die Römer erwarten Hannibals Truppen auf dem Meer und wollen sie mit zwei stark bemannten Flotten gleichzeitig in Afrika und Spanien angreifen. Viel zu spät erfahren sie, dass Hannibal den Fluss Ebro, das Pyrenäengebirge und sogar schon die reißende Rhone überschritten hat. Erst jetzt wird den Römern klar, dass Hannibal auf dem Landweg nach Italien zieht. In Rom bricht Panik aus. Der größte Teil der römischen Truppen ist außer Landes. Ihnen gelingt es gerade noch, die Küstenstraße zwischen Alpen und Meer zu sperren. Dann geschieht etwas für die Römer völlig Unerwartetes. Hannibal weicht aus und wählt den Weg über die Alpen mit 50.000 Mann, darunter Afrikaner und Spanier, 37 Kriegselefanten und der gesamten Reiterei bricht er im Spätherbst in das Hochgebirge südlich des Mont Blanc auf. Die wilden Bergvölker empfangen die ungebetenen Gäste mit Stein- und Geschosshagel. Der Aufstieg ist steil und extrem mühsam. Die Soldaten aus dem fernen Süden packt die Angst. Viele von ihnen haben noch nie Schnee gesehen, berührt oder gar betreten. Bis zum Bauch stehen die Wüstenpferde immer wieder im tückischen Neuschnee. Gähnende Abgründe und Gletscherspalten verschlingen ausrutschende Elefanten und Pferde, Soldatenwagen und Kriegsmaschinen. Während heftiger Schneestürme müssen Wege gebahnt und Schluchten überquert werden. Zu allem Übel wird auch noch die Verpflegung knapp. Doch schließlich wird der Gebirgskamm erreicht. Hannibal gibt seinem Heer eine Pause von 2 Tagen. Inmitten von Sturm und Eis errichten die Soldaten ein Notlager. Als für einen Augenblick die Nebelschleier aufreißen, können der Feldherr und seine Männer die in der Sonne liegenden Felder und Auen Italiens sehen. Hannibal zeigt in die Ferne und ruft: Haltet aus! Das soll euer sein, wenn die Berge bezwungen sind. Der Abstieg beginnt. Nach 15 quälend anstrengenden Tagen hat die erschöpfte Truppe die Alpen überquert. Nicht einmal die Hälfte des stolzen Heeres hat das selbstmörderische Unternehmen überlebt. Doch für Hannibal ist jetzt nur eins wichtig. Die Gallier, erklärte Feinde der Römer, müssen dazu gebracht werden, seinen Angriff zu unterstützen. Ohne eine Pause zu machen, belagert er die oberitalienische Stadt Turin und nimmt sie nach 3 Tagen ein. Nach weiteren siegreichen Schlachten schließen sich die Gallier tatsächlich den Karthagern an und ziehen mit ihnen in den Krieg. In Rom ist man über die Siege Hannibals entsetzt. Nur das Apenningebirge kann den punischen Vormarsch im Frühjahr 217 vor Christus kurzzeitig stoppen. Römer und Karthager liegen sich im Feld gegenüber. Um die Römer zu täuschen, lässt Hannibal ein paar seiner Leute eines Abends viele kleine Feuer im Lager schüren. Von weitem sieht es so aus, als ob sich die karthagischen Truppen wie gewöhnlich auf die Nachtruhe vorbereiten. In Wirklichkeit bricht Hannibal jedoch mit seinem Heer auf und umgeht die Stellung der ahnungslosen Römer. Im Eiltempo marschiert Hannibal auf der neu erbauten römischen Heerstraße Richtung Hauptstadt. Als die Römer die List erkennen, ziehen sie hinter ihm her, um ihn einzuholen. Plötzlich versperren im nebelverhangenen Engpass am Trasimener See Baumstämme den Weg. Sie sitzen in der Falle. Von den bewaldeten Höhen stürmen die wilden Scharen Hannibals herab. Nach der vernichtenden Niederlage wechselt Rom den Befehlshaber aus. doch auch dessen eher defensiv eingestellter Nachfolger, kann die Siegesserie der Karthager nicht bremsen. Am 2. August des Jahres 216 vor Christus verbluten während der Schlacht bei Cannae 50.000 römische Soldaten. Nun ist der Weg frei nach Rom. Doch Hannibal greift die Hauptstadt nicht an. Er belagert sie auch nicht. Denn er weiß, wie gut sie befestigt ist. Außerdem erweisen sich die ihn unterstützenden Kelten als nicht gerade zuverlässige Verbündete. Im Gegensatz dazu ist die italienische Eidgenossenschaft an politischer Festigkeit und militärischen Hilfsmitteln den Karthagern weit überlegen. Einen Kriegsstillstand, wie zum Beispiel bei einer Belagerung, kann sich Hannibal nicht leisten, da er sonst seine taktische Überlegenheit verlieren würde. Also zieht Hannibal an Rom vorbei und wendet sich nach Süden. Dort versucht er, die römischen Bundesgenossen in Mittel- und Unteritalien auf seine Seite zu bringen. Doch vergeblich, nur wenige Städte schließen ein Bündnis mit Karthago. Jahre vergehen, bis Hannibal dann doch gegen Rom marschiert. Durch die Gassen hallt der Ruf Hannibal ad portas, Hannibal bei den Toren, was als Hannibal ante portas sprichwörtlich bleibt. Die Römer geben nicht auf, sondern stellen ein neues Heer auf, in das sogar freigelassene Sklaven und Verbrecher aufgenommen werden. Und so gelingt es ihnen allmählich, abtrünnige Städte unter Italiens und Siziliens zurückzuerobern. Hannibals Bruder Hasdrubal bricht in der Zwischenzeit von Spanien nach Italien auf. Gemeinsam wollen die Brüder Rom angreifen, der eine vom Norden, der andere vom Süden aus. Hannibal, der vor Ort auf Hasdrubal wartet, wird langsam unruhig. Zu lange scheint der geliebte Bruder mit seinen Truppen unterwegs zu sein. Da wird eines Nachts ein Paket über den Wall von Hannibals Feldlager geschleudert. Es enthält den Kopf seines Bruders, der wenige Tage zuvor, etwa 200 Kilometer nordöstlich von Rom, geschlagen wurde. Hannibals letzte Angriffspläne auf Rom sind damit gescheitert. 3 Jahre später will der römische Feldherr Publius Cornelius Scipio ins Zentrum der karthagischen Macht vordringen. Er setzt nach Afrika über und zieht gegen Karthago in den Krieg. Hannibal, von den Karthagern zurückgerufen, tritt ihm mit seinen Truppen entgegen. Bei Zama kommt es im Jahre 202 vor Christus zur Schlacht. Sie endet mit einem entscheidenden Sieg der Römer. Das besetzte Karthago muss auf Spanien verzichten und fast alle Kriegsschiffe ausliefern. Außerdem darf Hannibal ohne Erlaubnis der Römer keinen Krieg mehr führen. Die Reparationsforderungen sind enorm. Aufgrund römischer Intrigen muss Hannibal 1 Jahr nach der verlorenen Schlacht aus Karthago fliehen. In den folgenden Jahren findet er Unterschlupf bei den Königen von Syrien und Bithynien. Im Jahr 183 vor Christus verlangt Rom die Auslieferung Hannibals. Als er davon erfährt, vergiftet er sich. Dass sich ein karthagischer Feldherr in römische Gefangenschaft begibt, ist unvorstellbar. Mit dem Tod Hannibals scheint auch das Schicksal Karthagos besiegelt. Als 50 Jahre später der 3. Punische Krieg ausbricht, gelingt den Römern der endgültige Sieg. Die 50.000 überlebenden Karthager werden im Landesinneren angesiedelt. Die Stadt selbst wird von den Römern dem Erdboden gleichgemacht. Das römische Imperium ist nun gefestigt. Und seiner Macht steht für lange Zeit nichts mehr im Wege. Hannibal, der Einzige, der die Vormachtstellung Roms je hätte verhindern können, ist zu diesem Zeitpunkt schon lange tot. Teil 3 der Reihe Große Frauen und Männer der Weltgeschichte porträtiert das Leben von Julius Caesar, Kleopatra, Augustus und Nero. Damit Sie keine Ausgabe verpassen, können Sie CD Wissen unter www.cdwissen.de abonnieren oder einzelne Ausgaben bestellen. Weitere Informationen finden Sie auch im beiliegenden Booklet. Autoren dieses Hörmagazins sind Stefanie Mende, Wolfgang Suttner und Sven Knappe.